Es ist grauenhaft. Was für einen Schaden doch diese Tiere anrichten können. Nicht umsonst nennt man Heuschreckenschwärme eine Geißel Gottes. So sprechen die Schüler zueinander, da meldet sich der kleine Fritz. Ich habe gehört, dass es auch noch andere Tiere gibt, die eine große Gefahr bedeuten, wenn sie in Massen auftreten. Ich denke da an kleine Schmetterlinge, die man Nonnen heißt. Sie haben schon ganze Wälder vernichtet. Nun aber springt der blonde Max auf. Und genauso schlimm ist die Kieferneule. Mein Vater hat mir erzählt, dass im Jahre 1928 in Franken, südlich von Nürnberg, riesige Wälder durch die Raupen der Kiefern- oder Föhreneule vernichtet worden sind. Sie haben die Nadeln der Bäume abgefressen. An einem kleinen Ast saßen oft über 200 solche Tiere. Und der Raupenkot rieselte in solchen Mengen von den Bäumen, dass man glaubte, es würde regnen. Ja, das ist nicht übertrieben. Mein Vater hat es ja selbst erlebt. Um nun diese Millionen Raupen zu vernichten, wurden sogar Flugzeuge verwendet. Diese flogen über die Wälder und streuten ein feines Pulver aus, das sehr giftig war. Am nächsten Tage lagen dann Hunderttausende der Raupen tot am Boden. Trotzdem konnten die Wälder nicht mehr gerettet werden. Sie blieben ein Opfer der Kieferneule. Lehrer Fröhling nickte. Der Max hat vollkommen recht. Wie die Heuschrecken für Wiesen und Felder, so sind die Nonnen- und Kieferneulen für die Wälder eine ungeheure Gefahr. Wir müssen uns daher vorsehen, dass nicht wieder eine solche Katastrophe über uns hereinbricht. Das Beste wäre freilich, man könnte diese Tiere mit Stumpf und Stiel ausrotten. Dann brauchten wir keine Sorge mehr zu haben. Dann blieben wir für alle Zukunft verschont von Raupenfraß und Heuschreckenplage. Was Heuschrecken, Nonnen und Kieferneulen unter den Tieren sind, das sind die Juden unter den Menschen. Solange die Juden nur vereinzelt auftreten, sind sie nicht sehr gefährlich. Aber von dem Augenblick an, wo sie massenweise zu uns kommen, werden sie eine grauenhafte Landplage. Eine Landplage schlimmer als die Heuschreckenschwärme, schlimmer als die Nonnen und schlimmer noch als die Kieferneulen. Schon im Altertum fielen die Juden Heuschreckenschwärmen gleich in blühende Länder ein. An den Ufern des Nils wohnte ein Volk, das eine hochstehende Kultur sein eigen nannte. Es waren die Ägypter. Auf den Feldern wuchs das Getreide in riesigen Mengen, auf den Wiesen weideten fette Rinder und Schafe, in den Dörfern wohnten reiche Bauern. In den Städten blühte das Handwerk und der Handel, blühten Kunst und Wissenschaften. Ägypten war damals ein Land, von dem man mit Recht sagen konnte, dass dort Milch und Honig floss. Eines Tages aber fiel ein Schwarm von grauenhaften Volksvernichtern in dieses herrliche Land ein. Es waren die Juden. Wie die Heuschrecken kamen sie zu Tausenden und Abertausenden. Wie die Heuschrecken fraßen sie alles auf und nahmen den Ägyptern alles weg, was sie sich durch mühevolle Arbeit geschaffen hatten. Sie stahlen auch noch das Gold und das Silber der Ägypter und zogen endlich fort. Ägypten, das einst das blühendste und reichste Land der Erde gewesen war, war in kürzester Zeit bettelarm geworden durch die Juden. Das gleiche Schicksal wie die Ägypter erlebten später die Perser, die Griechen und die Römer. Juden kamen in diese Länder, Juden plünderten alles aus, Juden vernichteten Wohlstand und Ansehen, Juden vernichteten Reichtum und Kultur, Juden vernichteten ganze Weltreiche. Und wieder gingen Jahrhunderte ins Land. Es kam das Mittelalter. Auch in Deutschland hatten sich viele Juden eingenistet. Sie wüteten wie Heuschreckenschwärme. Sie wurden zu einer Geißel Gottes. Eines Tages aber erhob sich das gepeinigte Volk gegen die Juden. Die jüdischen Betrüger und Lügner, die jüdischen Wucherer und Volksaussauger wurden gefangen genommen. Tausende von ihnen wurden an den Galgen gehängt, Tausende wurden erschlagen, Tausende wurden verbrannt. Aber es half nichts mehr. Genauso wie der Farmer der Heuschreckenschwärme nicht mehr Herr werden konnte, so konnte sich das Volk nicht mehr der jüdischen Übermacht erwehren. Es war schon zu spät. Zehntausende anderer Juden setzten ihr Vernichtungswerk fort. Die Judenplage war nicht mehr aus dem Lande zu treiben. Der Jude hatte gesiegt. Und wie ist das nun heute? In allen Völkern der Welt ist das Judentum verbreitet. In allen Völkern wüten Heuschrecken, Nonnen und Kieferneulen in Menschengestalt. In allen Völkern wütet die Geißel Gottes. Das deutsche Volk hat aus der Geschichte gelernt. Es kennt die Juden und kennt die jüdische Gefahr. Und darum kämpft es unerbittlich gegen den Weltfeind an. Aber auch für uns ist die jüdische Gefahr noch nicht beseitigt. Noch befinden sich in den benachbarten Ländern ganze Schwärme beutegieriger Juden. Sie warten nur darauf, dass einmal der Augenblick komme, wo sie wieder einbrechen können in deutsche Lande. Sie warten nur darauf, dass das deutsche Volk einmal vergessen würde, welches Unglück die Juden einst über uns gebracht hatten. Sie warten auf den Tag der Rache. Dann aber würde es uns ergehen wie jenem Farmer, der durch Heuschreckenschwärme alles verloren hat. Dann würden die Juden mitleidlos über uns herfallen, dann würden sie stehlen und rauben, dann würden sie schänden und morden, bis Deutschland vernichtet wäre für alle Zeiten. Es ist daher unsere Pflicht, rücksichtslos anzukämpfen gegen alles, was jüdisch ist und jüdisch denkt. Zum Besonderen muss unsere Jugend darüber wachen, dass unser Volk für alle Zukunft verschont bleibt vor der Geißel Gottes, der Judenplage.